WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute. Ihr könnt anrufen, gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und die erste Anruferin ist die Julia. Julia ist 21. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Julia. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar, ich rufe zu folgendem Thema an. Und zwar bin ich gerade Azubi in der Kranken- und Altenpflege und habe leider schon ziemlich schlechte Erfahrungen machen müssen in dem, was ich schon so alles in der Pflege gesehen habe. Wie lange bist du jetzt genau dabei? Jetzt genau ein Jahr und 2 Monate. Also meine Ausbildung geht auch nur 1,5 Jahre, weil ich den Pflegehelfer mache. Okay, aber nach einem Jahr, nach gut einem Jahr, hat man schon einen ganz ordentlichen Einblick, glaube ich. Genau, richtig, ja. Was hast du gesehen, was dich gestört hat oder was dich provoziert hat oder traurig gestimmt hat? Also, was ich bei mir am meisten eingeprägt hatte, war, wo ich in der Psychiatrie gearbeitet habe. Da war ich zuerst auf einer geschlossenen Demenzstation. Und da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das Pflegepersonal darauf geschult ist, auf die Demenz einzugehen von den Patienten da. Waren da ausschließlich alte Leute? Da waren ausschließlich alte Leute gewesen, ja. Davon sollte man ausgehen, dass das geschultes Personal für demenzerkrankte Menschen ist, ja. Aber es war nicht so. Das war nicht so gewesen, und zwar wurde mit den Menschen da meiner Meinung nach richtig menschenunwürdig umgegangen. Was haben die mit den Menschen gemacht? Und zwar, die wurden, man hat zur Nacht fertig gemacht. Teils dann auch gegen deren Willen, natürlich haben die sich dann gewehrt. Wann wurden die zur Nacht fertig gemacht, um wie viel Uhr? Das ist auch schon ziemlich krass, um 16.30 Uhr. Um 16.30 Uhr? Um 16.30 Uhr. Das heißt, haben die schon ihr Nachthemd anbekommen. Und hatten auch schon Armbrot bekommen? Die mussten dann noch eine Stunde in ihrem Nachthemd umherlaufen. Auf dem Flur denn. Ja, erzähl mal weiter. Genau, also was mir dann auch aufgefallen ist, wenn man abends durch die Flure läuft und dann halt sich dann um die Patienten kümmert, geht man dann auch in die Zimmer rein und will den Pflegern helfen. Und da habe ich auch beobachtet, wie eine Pflegerin den einen Herrn richtig am Arm gezehrt hatte und ihn angeschrien hatte. Die hat dann auch zurückgebrüllt, weil er schon Angst hat. Das hat man ihn richtig angemerkt. Und die richtig gerüttelt und gezogen an den Armen, das geht nicht. Also es geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und ich habe mich dann auch angeboten, brauchst du Hilfe? Ich bin da. Und dann so, nein, nein, geh weg. Ich mache das hier hier fertig. Brauche ich nicht. Mir persönlich als Schüler wurde auch total schäbig umgegangen. Ja, stimmt. Eigentlich müsste man dich da genau einführen und erklären, was man wie wann macht. Naja, der erste Tag bestand ja daraus, ich kam hin und ich wurde direkt ins Zimmer geschickt und ich wusste gar nichts über die Leute. Also ich meine, okay, ich wusste, dass die eine Demenz haben, aber inwieweit die ausgeprägt ist, das ist ja auch nochmal unterschiedlich, auf was ich mich gefasst machen muss, sag ich mal, wenn ich da jetzt ins Zimmer reingehe. Natürlich, natürlich. Woher weißt du so genau, dass die Leute nicht ausgebildet sind für Demenzerkrankungen? Weil das teils unterschiedlich sind. Also viele, sag ich mal, die auch Pflegehelfer sind, was ich jetzt gerade lerne, wo ich noch bei bin, machen das auch ungelernt. Also ich mache jetzt nicht alle schlecht darüber, das machen auch Leute, die machen das super gut. Aber viele kommen dann einfach dazu, die vorher irgendwas anderes gemacht haben, denn über das Arbeitsamt so eine Maßnahme. Und haben keine Ahnung, wie sie mit ihnen umgehen, haben leider keine Geduld und... Was ist dir noch Skandalöses aufgefallen? Vor allen Dingen auch im Altersheim, also ich muss ja durch verschiedene Bereiche gehen, fand ich das auch total traurig, sag ich mal. Und zwar, die haben ja alle ihre Zimmer und ihre Notfallklingeln, die Bewohner da. Und wenn die auf Toilette müssen oder Stuhlgang etc., dann klingeln sie. Und dann ist das halt so, dann klingeln sie ewig, ewig lange. Dann kommt mal eine Pflegerin hin, dann hat sich die Dame beschwert, ich muss mal auf die Toilette. die war bettlägerig gewesen und hat sie gemeint so, nee, ich habe gerade Pause, du hast ja eine Windel um, kannst da ja reinmachen. Mhm. Also da, das ich war fassungslos. Mhm. Ich habe mich denn um die Dame denn gekümmert. Mhm. Mir war da meine Pause egal gewesen. Mhm. Also. Das klingt schon sehr schlimm und ich habe auch die Vermutung, dass hinter den verschlossenen Türen und vor allen Dingen, wenn keine nahen Verwandten da sind, die ein Auge drauf haben, dass viel schlimme Dinge und traurige Sachen passieren. Also ich meine, da sind auch viele liebe und gute Menschen bei, definitiv. Definitiv, definitiv. Wir reden ja jetzt mal über die Schattenseiten. Genau, richtig. Also auch teils, wie mit den Schülern umgegangen wird, das ist traurig. Also ich wurde auch schon so oft zur Grenze gebracht. Ich musste... Normalerweise dürfen Schüler bei uns nur 10 Tage arbeiten in der Pflege. Mhm. Ich wurde dann aber trotzdem für 12 Tage eingeteilt und die letzten 5 Tage waren früh und spät im Wechsel, was auch nicht geht. Mhm. Ich war nachher einfach nur schon total fertig und die haben mich einfach ausgenutzt. Ich weiß, als Praktikant macht man auch mal Dinge, die nicht so schön sind, aber das war nachher einfach nur schon... Jetzt hast du gewisse Sachen beobachtet, die du nicht gutheißen kannst. Mhm. Hast du mal mit Pflegern oder Pflegerinnen gesprochen, deines Vertrauens, wie die dazu stehen? Ja, na klar. Also ich habe ja auch bei mir Freundinnen im Umfeld, die in dem Beruf oft tätig sind. Und da haben wir das öftere mal drüber gesprochen. Das Problem ist einfach, wir haben hier halt Pflegenotstand. Mhm. Das macht sich ganz doll bemerkbar. Die sind alle unterbesetzt, die Leute. Mhm. Aber, zwischen unterbesetzt sein und... Also wirklich offensichtlich im Fehlverhalten gibt es ja nur einen großen Unterschied. Ne? Hast du eigentlich mal auch erlebt, was man ja leider auch immer wieder hört, dass auch gegen sehr alte Menschen, die sich nicht mehr zur Wehr setzen können oder dement erkrankte Menschen, Gewalt angewendet wurde? Das hatte ich persönlich auch schon erlebt gehabt. Also das ging hierbei um eine Fixierung. Da weiß ich auch, also normalerweise muss ja sowas vom Gericht vorliegen. Mhm. Also Fixierung heißt, dass jemand fest an das Bett geschnallt wird. Oder an den Rollstuhl. Ja. Das geht auch. Mhm. In dem Fall war das aber halt ans Bett gewesen und das war halt auch ein Demenzerkrankter gewesen, das war halt auch auf der Station. Der ist dann halt auch laut geworden, hat um sich geschlagen und einfach, dann total gewalttätig und auf ihn zu und dann halt doch mal die Klappe jetzt und so weiter und dann ja fixiert ans Bett. Also ich meine, gut, ich kann verstehen, vielleicht Gefahr für die anderen jetzt. Habe ich es richtig verstanden, dass dieser Patient geschlagen wurde? Bitte? Habe ich das richtig verstanden, dass der Patient geschlagen wurde? Nee, nicht der Patient, der wurde, immer dieses Rumgerucke, wie soll ich das sagen? Wenn man halt so brutal am Arm gepackt wird. Mhm, okay. Mhm. Also man hat nicht wirklich auf ihn eingeschlagen. Also nicht direkt ins Gesicht oder sowas geschlagen, Gottes Willen, das jetzt nicht, aber... Mhm. Dieses Rumgerucke und das Anschreien, jetzt halt doch mal die Klappe oder so weiter. Das jetzt bist du in der Ausbildung, die ist bald gelaufen und vollendet. Genau. Diese Eindrücke, die du bisher gesammelt hast, motivieren die dich weiter für den Job, dass du sagst, na, ich will es besser machen oder bremsen die dich? Definitiv, definitiv. Also mir gibt diese Arbeit so viel. Mhm. Also mir macht die sehr viel Spaß. Mir macht das Arbeiten mit den alten Menschen viel Spaß. Allein für die da zu sein und ich möchte das gerne weitermachen. Wenn die Älteren werden sagen, naja, die ist jetzt noch, die ist 21, die ist noch voller Idealismus, lass die mal 10 Jahre gearbeitet haben, dann geht die auch rabiater mit den Leuten rum und macht auch ihre Pause erstmal nachts. Na, ich finde, das ist immer eine Einstellungssache. Ja. Also ich habe schon auch Krankenschwestern und Altenpflegerinnen kennengelernt, die in dem Beruf 30, 40 Jahre tätig sind und immer noch total nett sind und liebevoll. Aber man hat ja Sorge, dass es eigentlich immer schlimmer wird, als dass es besser wird. Ja, das stimmt leider. Es gibt immer mehr ältere Menschen. Mhm. Und immer weniger Pflegepersonal. Genau, ja. Ganz genau. Du bist noch sehr jung. Wenn du dir jetzt vorstellst, weiß ich jetzt in 50, 60 Jahren, mal auf der anderen Seite zu stehen, was für ein Gefühl macht dir das? Also, dass du Patientin wärst und Bewohnerin. Also es macht mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil ich habe gesehen, dass gegen den Willen auch mal Essen reingedrückt wird, sag ich mal. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da bettlägerig im Bett liege einfach und mir jemand noch gegen meinen Willen noch einen Joghurt reindrückt, sag ich mal. Mhm. Oder mich einfach nicht mehr wie ein Mensch behandelt, sondern einfach wie ein Objekt, einfach nur eine aber, Sache. Das ist aber da muss man ja als Angestellte, als Pflegekraft irgendwann ja auch eine Entscheidung treffen, nehme ich das schweigend hin, was ich da sehe, oder wende ich mich an die nächsten Instanzen, an Behörden und trommel, dass hier irgendwas passieren soll? Also, was ich natürlich schon von hier aus gemacht hatte, also das definitiv an die Schule weitergegeben. Mhm. Und die haben auch gemeint, ja, die Zustände sind uns bekannt. Und da hatte ich dann auch mal nachgehakt, so, ja, wird es denn mal weitergegeben? Denn ja, ich so, gut, okay, hatte da jetzt auch nicht weiter nachgehakt. Mhm. Aber es kommt ja nicht nur von mir, die Beschwerde von der Station. Das sind mehrere Schüler, die das da auch teils nicht ausgehalten haben, die dann auch sagen müssen, nee, ich muss hier raus. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr nicht stillhaltet, sondern dass ihr wirklich immer Alarm schlagt, wenn ihr irgendetwas seht. Und zwar an möglichst vielen Stellen. Und alle. Definitiv, ja. Je mehr, also mir tun da einfach die Leute nur so leid. Die stehen für mich im Vordergrund. Genau, genau. Richtig. Jede Öffentlichkeit ist wichtig. Somit auch dein Gespräch hier mit mir in unserer nächtlichen Öffentlichkeit, dass sich die Zustände verbessern und dass eben auch die schwarzen Schafe so viel Druck von außen bekommen, dass sie Angst haben, sich nicht korrekt zu verhalten. Dahin muss es sich entwickeln. Liebe Julia, ich wünsche dir alles Gute für deinen anspruchsvollen Beruf. Dankeschön. Und dann auch viel Spaß dabei, denn der Beruf macht ja auch Spaß, wenn man alten Menschen helfen kann. Genau, richtig. Und schade, dass du aufhörst. Dankeschön. Finde ich wirklich schade, aber trotzdem viel Erfolg weiterhin und Dankeschön. Genieß dein Leben. Sehr, sehr nett, Julia. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Übrigens, apropos aufhören. Am 16. Dezember ist es ja vorbei hier mit dieser Sendung, aber dann im Januar schon, ab Januar bis Ende April, gehe ich auf Talk-Tournee. Domian redet heißt diese Veranstaltung, veranstaltet von 1Live vom WDR. Und wenn ihr Lust habt, in eine solche Veranstaltung zu kommen, dann klickt mal auf 1live.de. Dort findet ihr die genauen Angaben, die Daten, die Orte, die Uhrzeiten und wo man Tickets buchen kann und so weiter. Domian redet, 1live.de. Bin unterwegs nächstes Jahr von Januar bis Ende April. Bin sehr gespannt und hoffe, sehr viele von euch da dann auch zu sehen und zu treffen und dass man auch ins Gespräch kommt. So, Petra ist hier. Petra ist 29. Guten Morgen. Hallo. Hallo Petra. Schön, dass du hier bist. Ja. Um was geht es denn bei dir? Bei mir geht es um eine dissoziative Identitätsstörung, auch multiple Persönlichkeit genannt. Mhm. Ja. Multiple Persönlichkeit heißt, ich sag das mal so laienhaft, dass ein Mensch glaubt, mehrere Persönlichkeiten in sich zu haben. Genau. Und das ist bei mir ja auch erwiesen über mehrere Klinikaufenthalte und mehrere Psychotherapien. Also bei mir ist das quasi eine feste Diagnose, weil ich war schon in meinem Leben in über 30 Kliniken, habe über 20 ambulante Therapien hinter mir und sage daher ganz offiziell, das ist meine Diagnose, obwohl ich mich da jahrelang gegen gewehrt habe. Obwohl, soweit ich weiß, in der Psychologie dieses als Diagnose umstritten ist. Aber das soll uns jetzt mal gar nicht stören. Ich frage dich mal ganz konkret. Nicht mehr. Das war früher. Aber heutzutage ist das eine anerkannte Diagnose. Reden wir mal über dich und das, was du meinst, in dir zu erleben und zu fühlen. Wie viele Persönlichkeiten leben in dir? Das weiß ich nicht genau. Im Moment sind mir so in etwa 12 bekannt. Das Problem ist, ich kenne nicht alle und vor allem, ich habe immer ein Blackout, wenn sich die Persönlichkeit wechselt. Mhm. Das heißt, du sagst, ich unterbreche gleich mal, damit wir das verstehen. Du sagst ich. Wer ist denn dann ich? Gibt es denn ein Haupt-Ich? Ich rede gerade als Leila. Leila ist im Moment diejenige, die vernünftig reagiert und vernünftig handelt. Die eigentlich den Körper steuert, ist Petra. Aber Petra ist seit über einem Jahr nicht mehr zum Vorschein gekommen. Leila, wie alt bist du? Bist du auch 29? Ich bin zwischen Ende 20 und Anfang 30. So ganz genau weiß ich das nicht. Das heißt, die unterschiedlichen Persönlichkeiten haben auch verschiedene Alter? Ja. Wie jung ist die jüngste Persönlichkeit? Das ist Malu. Malu ist 3 bis 4. Und die älteste? Die älteste ist Keno. Keno ist 63. Wie kannst du, also Leila, ich rede jetzt mit Leila. Du redest mit Leila und es gibt, darf ich du sagen? Ja, na klar, ich sag ja zu dir auch du, natürlich, klar. Ich bin Leila und außer Leila würde auch niemand mit dir reden. Wissen die anderen, dass du, Leila, mit mir jetzt redest? Einige wissen es, andere wohl, weiß ich nicht. Hast du das vorher mit denen abgeklärt? Nein, das kann ich nicht. Ich kann nur über ein Buch mit den anderen kommunizieren. Ich habe nicht verstanden, wie kannst du kommunizieren? Über ein Buch. Wie meinst du das? Wo wir reinschreiben. Ach so. Das heißt also, wenn du jetzt als Leila irgendwas wissen möchtest von Petra zum Beispiel, schreibst du was ins Buch und wenn dann Petra aufploppt in dir, kann Petra dir in dem Buch eine Antwort schreiben? Nein, Petra nicht. Aber zum Beispiel die anderen. Petra hat sich, wie gesagt, seit über einem Jahr nicht gemeldet. Aber Jenny und Tanja und Malu und Thorsten und ganz viele andere melden. Es gibt auch männliche Ichs in dir. Ja, ich hatte früher Haare bis über den Hintern. Also richtig, richtig eine lange Löwenmähne. Mhm. Im Moment habe ich fast eine Glatze. Ich habe dieselbe Frisur wie du. Na, ich wollte fragen, ob es bei diesen vielen Ichs gibt's also auch Männer. Ja, also ja. Wenn du mir dir mal über die Haare streichst, ich habe dieselbe Frisur. Okay, verstehe. Und könntest du jetzt du bist jetzt Leila, könntest du es bewirken, dass vielleicht während unseres Gespräches doch eine andere Person kommt? Ich kann es nicht steuern. Es wird auch keine andere Person kommen, weil keine andere Person das Bedürfnis hat, mit Fremden zu reden. Warum hat Leila das Bedürfnis dazu? Leila hat das Bedürfnis, weil Leila so verzweifelt ist im Moment. Leila will gerade einfach nicht mehr. Leila ist gerade kurz davor aufzugeben und Leila ist gerade kurz davor zu sagen, es macht alles keinen Sinn mehr. Aber leider sagt auch, ich darf nicht aufgeben, weil so viele andere da sind. Also aufgeben heißt dir das Leben nehmen? Ja. Das würde ja bedeuten, dass du den anderen auch das Leben nimmst. Ja, eben. Mhm. Darum darf ich das nicht. Warum geht es dir, Leila, so schlecht? Mein bester Freund ist letzte Woche tot in seiner Wohnung gefunden worden. Mhm. Meine beste Freundin hat einen Freund und hat darum kaum noch Zeit für mich und andere Freunde habe ich nicht. Hat Leila dieselben Freunde wie Petra oder die anderen? Ja, das sind dieselben Freunde. Wie ist das es denn? Es gibt keine anderen Freunde. Kannst du dich denn, wenn du kannst nur mit den anderen Persönlichkeiten über das Buch kommunizieren, hast du gerade gesagt. Ja. Ja. Kannst du dich denn daran erinnern, wie das, was die anderen, wenn die anderen hervorgetreten mal sind, was die gemacht und gesagt haben und wie die so drauf sind, weißt du das? Wie gesagt, Petra ist seit über einem Jahr nicht mehr vorne gewesen, weil die ist zurückgetreten, als Thorsten, der männliche Anteil, die Haare komplett abgeschnitten hat von über den Arsch lang komplette Glatze. Okay, lassen wir mal Petra außen vor. Aber es sind ja noch, du sagst ja, es sind ja ungefähr 12. Kannst du dich erinnern, wie die so drauf sind, wenn die mal ganz oben waren im Bewusstsein? Im Moment sind alle verzweifelt und sagen, sie können nicht mehr. Mhm. Das ist im Moment so allgemeiner Credo. Und wie ist das denn, wenn dieses dreijährige Kind aufploppt vom Bewusstsein her, von der Persönlichkeit? Die Malu, die war in letzter Zeit viel zu viel vorne. Wie ist das denn? Du bist von, der Körper ist um die 30 bei dir, so hast du es gerade gesagt. So, und dann kommt nach vorne das dreijährige Kind. Wie verhält sich dann der 30-jährige Körper? Malu ist völlig überfordert mit dem Körper und vor allem Malu ist magersüchtig und dann ist der ganze Körper magersüchtig und seitdem wir das von Steve seinem Tod wissen, ist jeder magersüchtig. Und diese Magersucht bedeutet, dass kaum noch was gegessen wird. Und das bedeutet, dass wir schon fast 10 Kilo abgenommen haben in der Zeit. Ich meine, dass wir wiegen immer noch in Ordnung viel, weil wir waren schon mal ganz, ganz, ganz, ganz Tiefe der Magersucht. Mhm. Ich bin fast 1,80 Meter groß und habe schon mal nur noch 38,5 Kilo bewegen. Und wie viel wiegst du jetzt? Im Moment wiege ich 58,3 Kilo. Mhm. Also Leila, es ist wenig für die Größe, es ist wenig für mich, aber es ist viel im Vergleich zu dem wenigen, was ich schon mal gewogen habe. Wie lange? 20 Kilo mehr. Ja. Wie lange hast du schon dieses Gefühl oder die Auffassung, dass so viele Persönlichkeiten in dir leben? Ein gutes Jahr. Ach, länger noch nicht? Die Diagnose steht seit fast 8 Jahren im Raum. Aber ich habe mich dagegen gewehrt. Mhm. Petra war vorne. Petra hat sich dagegen gewehrt. Petra hat gesagt, das geht gar nicht. Mhm. Und ja. Also kann man sagen, so 8, fast 10 Jahre empfindest du das schon so? Ja, vor allem empfinden das diese Therapeuten schon so. Okay, na, es geht jetzt mir erstmal um dich, wie lange du damit leben musst. Ist das für dich eine große Last, mit so viel Persönlichkeiten zu leben oder in dir zu haben? Irgendwie schon, weil das ist eine Diagnose. Mir geht es ja immer darum, Kontrolle zu haben. Und wenn ich diese Diagnose eingestehe, gestehe ich überhaupt keine Kontrolle zu haben. Mhm. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Ich gehe mal davon aus, dass du in deiner Kindheit, in der Jugend nicht unbedingt nur Glück erlebt hast. Nein, nicht unbedingt. Meine Mama ist gestorben, als ich 8 war. Gleichzeitig, ich kann sehr emotionslos über meine Geschichte reden, also nicht wundern. Mhm. Die Mutter ist gestorben, da warst du sehr jung noch. Was ist dann Schlimmes passiert? Meine Mama ist gestorben, da war ich 8. Mhm. 3 Wochen später hat ganz schwerer Missbrauch bei mir angefangen. Danach war ein gutes Jahr Missbrauch in kinderpornografischen Umfeld, ein Alltag. Mhm. Und alle haben gedacht, das liegt am Tod meiner Mutter, dass ich mich so merkwürdig verhalte. Aber es lag an dem Missbrauch. Wie bitte? Es lag an dem Missbrauch. Ja, natürlich lag es an dem Missbrauch. Also kann man sagen, dass der Tod der Mutter und dieser schlimme Missbrauch die ganz großen Unglücke deiner Kindheit waren. Ja, vor allem, ich habe den Missbrauch immer dann erfahren an Orten, wo man sich eigentlich sicher fühlen würde. Mhm. Einmal in einem Kinderheim, das vom Jugendheim für mich ausgesucht wurde. Mhm. Das war zwar ein Kinderheim, war schwer, sie waren Mädchen. Mhm. Aber ja, wie lange hielt denn der, von welchem Alter bis zu welchem Alter ging denn der Missbrauch? Einmal von 8 bis erst im Kindergarten von 3 bis 4. Ach, da gab es das auch schon. Vom Zivi, das kam aber erst vor ein paar Wochen in der Therapie raus. Mhm. Der Zivi, also der Zivi-Dienst heißt im Kindergarten zwischen dem 3. und dem 4. Lebensjahr. Und dann später vom 12. bis? Nee, vom 8. bis zum 9. Lebensjahr. Mhm. Ja. Mhm. Dann, das war in einem Heim vom Jugendamt. Aber ich mag ich glaube, das ist das Zentralste überhaupt in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, dass du wirklich sehr schlimmen sexuellen Missbrauch erlebt hast und dass das wahrscheinlich, was du jetzt erlebst, eine hochkomplexe psychiatrische Folge davon ist, von den Verletzungen, die man dir zugefügt hat. Ja, danach kam auch Missbrauch in einer psychosomatischen Klinik, danach kam noch Missbrauch in der Schule. Erzähl mir doch mal bitte, Laila, wie du heute lebst. Lebst du alleine? Ich habe eine Einzimmerwohnung, in der ich alleine wohne im Moment. Wirst du betreut? Ich habe eine Traumapsychologin. Mhm. Ich bin im ambulanten betreuten Wohnen, von dem ich ewig betreut werde. Und Laila, ich möchte dir sagen, dass ich das sehr mutig finde, dass du dich bei mir gemeldet hast und dich bei mir geäußert hast und erzählt hast von, oder ein Du hörst an meinem Geburtstag auf, der 16.12. Ah. ist für mich der schwerste Tag im Jahr. Mhm. Das ist der Tag, wo alle immer denken, dass ich in irgendeine Psychiatrie muss, weil das der Tag ist, wo die Suizidalität bei mir so hoch ist, dass man mich am besten einsperrt. Und ja, das wollen wir nicht hoffen, dass das so passiert. Ich höre dich seit meiner Kindheit und ich wollte unbedingt mal mit dir reden. Und das ist ja nett. Ja, und ich freue mich auch, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, da unsere Zeit gerade ziemlich schnell vergeht, die wir miteinander haben. Erstmal Kompliment, dass du dich gemeldet hast und uns das erzählt hast. Da gehört ja nur auch einiges zu. Das Zweite ist, dass ich dir von ganzem Herzen Glück und Gutes wünsche. Und das Dritte ist, dass ich dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbiete, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt und ohne Zeitdruck noch weiter reden könnt. Einverstanden? Einverstanden. Gut, liebe Laila. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra ruft dich gleich zurück. Da musst du wirklich erst auflegen und dann klingelt das Telefon nochmal neu, okay? Okay. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ein Uhr 28 haben wir und hier ist Steffen. Steffen ist 21. Guten Morgen, Steffen. Guten Morgen, lieber Domian. Lieber Steffen, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ach. Ich wollte mit dir ein bisschen über den amerikanischen Wahlkampf reden. Ich war selber mit 15 ein Jahr lang in Amerika, in Texas, ja auch durchaus ein konservativer Staat, in Austin mit einem liberalen Mittelpunkt. Das heißt, mit einem liberalen Mittelpunkt, was heißt das? Also der Kern von Austin ist sehr liberal. Ach so, meinst du das, nicht, genau, der ist nicht konservativ, ist auch eine sehr bunte Stadt, sehr offen. Meine Gastfamilie jedoch war das komplette Gegenteil. Das waren urkonservative. Wie das in Texas Trump, so ist. Genau, jetzt auch Trump-Anhänger. Also ich habe immer noch über Facebook ein bisschen Kontakt. Und ich wollte einfach mal ein bisschen auch über die Mentalität von denen reden, die ich ja damals da mitbekommen habe. Weil mit 15 ist man ja noch relativ frei, sage ich mal, also von politischen Gedanken in das Land reingekommen. Ich zum Beispiel wusste mit 15 gar nicht, dass man die Meinung haben kann, dass man schwul aus Überzeugung ist. Also meine Gastmutter war der Überzeugung, man ist schwul, um sich gegen die Gesellschaft zu stellen, um andere Menschen zu ärgern, sozusagen. Aus Protest quasi, als Protesthaltung. Ja, Genau, aus Protesthaltung. Mhm. Also vollkommen absurd. Mhm. Ich habe mich dann auch da immer mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt und ich habe festgestellt, dass wenn man eine Debatte mit vielen Amerikanern führt, dass die auf einer ganz anderen Ebene ist, als wenn man eine Debatte mit jemandem in Deutschland führt. Also Fakten sind da gar nicht. Ich glaube mittlerweile auch, dass wir die einfach nicht verstehen. So wie die uns auch nicht verstehen. Nee, es ist ganz, ganz schwer. Sich hineinzuversetzen in die Mentalität, in die kulturelle Tradition. Irgendwie denkt man, man ist so nah beieinander, alles westliche Werte und so weiter und alle stammen aus Europa ab, die meisten zumindest, oder viele. Nicht alle, aber viele. Aber das ist alles eine ganz andere Welt. Ja, und vor allem, also ich kann sie irgendwo ein bisschen nachvollziehen, aber irgendwo finde ich, sind die auch einfach stur, muss man sagen. Also es sind Leute, also viele Konservative sind einfach gegen einen Fortschritt, gegen alles andere. Wenn du ein Jahr da warst, dann hat man ja schon mal einen ganz guten Eindruck. Nun, das ist schon eine Weile her jetzt, dass du da warst, aber egal. Was glaubst du denn, was ist der Grund, warum so viele Amerikaner einem Mann hinterherlaufen, wo wir hier alle, also fast alle den Kopf schütteln, hinter Herrn Trump herlaufen? Ja, da muss ich sagen, sehe ich wieder eine Parallele. In Deutschland ist ja auch die AfD sehr erfolgreich. Aber ich denke, es hat auch alles mittlerweile sehr viel mit dem Internet zu tun. Zum Beispiel jetzt, wo die ersten Debatten waren, hatte man im Internet zum Beispiel kein wirkliches Medium, das in der Mitte steht, wo alle hingeschaut haben, das gesagt hat, ja, Hillary hat die Wahl gewonnen, hat die Debatte gewonnen oder Trump hat die Debatte gewonnen. Mhm. Es ist so, dass sich viele Leute Informationen mittlerweile, also das ist wirklich eine große Schicht, auch in Amerika, die sich Informationen von Facebook holen. Die sind dann in einem bestimmten Bereich unterwegs mit all den gleichen Ansichten und dadurch kommen dann auch viele Falschinformationen zustande. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein ganz neues Phänomen, was mittlerweile auftritt, weil Falschinformationen heißt natürlich für die Trump-Anhänger, das ist die Wahrheit und die anderen sagen, die informieren uns falsch. Ja, genau. Oder man kann ja auch übers Internet dann zum Beispiel Meinungen bilden. Ja, also, bist du erschrocken über das, was da gerade passiert in Amerika? Ja, irgendwo schon, aber es überrascht mich auch nicht mehr so sehr. Also ich weiß nicht, also ich ziehe auch immer den Vergleich zu Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir bald irgendwo so ähnlich wird, wenn die Spanne zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, wenn die Bildung in unserem Land viel vernachlässigt wird, mal man weiß ja, dass Leute aus niedrigeren Bildungsschichten eher gewollt sind, rechts zu wählen. Ich glaube nicht, dass wir so eine seltsame Figur wie Trump in Deutschland als Kanzlerkandidat bekommen. Das wäre so. Das glaube ich nicht. Das wäre so, als würden wir Dieter Bohlen als Kanzlerkandidat aufstellen. Ja, genau. Der ist natürlich viel zu absurd, aber eine Person, die ganzen Sachen seriöser rüberbringen will, wie wir bauen eine Mauer um Deutschland in der Asylkrise. Hatten wir auch viele, viele Leute, die befürwortet haben, dass die Grenze geschlossen wird und sich über die Konsequenzen gar keine weiteren Gedanken machen. Was ist deine Prognose für Amerika? Also ich hoffe und ich denke, dass Hillary die Wahl gewinnen wird. Bin mir aber nicht sicher, weil wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen noch rauskommt. Bis Dienstag sind es immer noch ein paar Tage. Mhm. Mit den ganzen Whistleblowern und ich weiß nicht, was kann noch viel, viel, viel passieren. Mhm. Ich denke, wenn Trump gewinnen wird, wäre es fatal, auch für die ganze Welt, weil dieser Mann einfach wirklich unberechenbar ist. Ich glaube, wir müssen in Europa und in Deutschland wirklich Angst haben, wenn er gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Mann, der auch Kriege anzettelt. Ich meine, auch wenn er im Moment als Russlandnah bezeichnet wird, diese Meinung, meiner Meinung nach, kann sich auch wirklich von heute auf morgen ändern. Das denke ich auch. Da ist mir eine Hillary lieber, die eine Diplomatin ist. Ja. Aber zum Beispiel, ich hätte ja am liebsten als junger Mensch Bernie Sanders gehabt, weil ich denke, Bernie Sanders ist ja auch ein Begriff, ich denke, das wäre wirklich jemand gewesen, der auch in Amerika eine kleine Revolution gestartet hätte, weil Hillary mit ihrem Mann, die gehören für mich halt persönlich auch ein bisschen zur weißen Oberschicht. Okay. Ich glaube, da wurde auch ein bisschen gemauschelt, dass die an diese Position gekommen ist. Ja, das wird ja so nachgesagt. Steffen, danke für deine Einschätzung zum Thema amerikanische Wahlen und danke für deinen Anruf. Ja, danke dir, Domian. Ich wollte dir auch nochmal sagen, ich finde es wirklich schade, dass du aufhörst. Wenn es Menschen geben, die mehr so wie du wären, mehr Empathie hätten, so viel Mitgefühl, so viel Toleranz, ich glaube, das fehlt dir, und solche Menschen wie du, die machen wirklich einen Unterschied. Vielen Dank. Und ich wollte mich auch bei dir bedanken, wünsche dir alles Gute. Und könntest du mir vielleicht auch ein Autogramm zuschicken? Sehr gerne, Stefan. Also vielen Dank für deine netten Worte. Und natürlich schicken wir gerne ein Autogramm. Du legst auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal an. Wunderbar, danke schön. Stefan, mach's gut. Tschüss. Ciao. Hier ist die Christiane. Die Christiane ist 43. Guten Morgen. Richtig, guten Morgen, Domian. Liebe Christiane, guten Morgen. Um was geht's? Ich hatte am Montag angerufen, als der junge Mann wegen seiner Katze nicht zurechtkam, ja. Weil sein Hartz IV dafür nicht reicht. Mhm. Da ging mir ein bisschen die Nackenhaare hoch. Also zur Vorgeschichte, ich bekomme Rente, ja. Weil ich einen Schlaganfall hatte, auf einem Auge erblindet bin, mhm. Und habe auch nicht allzu viel Rente eingezahlt. Wann hast du den Schlaganfall bekommen? Vor 3,5 Jahren. Also auch in relativ jungen Jahren. Ja, richtig. Ich war knapp 40. Wenn du vielleicht ganz kurz erzählen magst, wie das kam? Das weiß man bis heute überhaupt nicht. Also die Ärzte sagen, es sei ein Schlaganfall gewesen. Mhm. Die Neurologen sind sich nicht ganz sicher. Das ist eine ganz lange Geschichte. Wie hast du es denn bemerkt? Das war ganz... ich kann nur jedem raten, dass mein Sonntag, und ich hatte auf dem linken Auge das Problem, dass ich schlecht gesehen habe. Mhm. Also es war so flimmern und ich habe erst gedacht, okay, das geht wieder weg. Mhm. Dann bin ich dann nach 2 Stunden, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Habe dann diesen Notruf angerufen, mhm. Hatte dann auch einen Augenarzt am Telefon. Es ist, wie gesagt, eine lange Geschichte. Ich war dann im Krankenhaus und bin dann abends noch mit dem Rettungsdienst gefahren. Deswegen rufe ich aber nicht an. Das ist jetzt so. Ja, es ist jetzt so. Und du bist wirklich erblindet auf dem Auge. Auf dem Auge. Da kann man nichts machen mehr. Da kann man nichts mehr und machen. Und sonst kannst du dich normal bewegen oder bist du eingeschränkt? Das ist, die linke Seite ist komischerweise auch eingeschränkt. Mhm. Und das passt halt zu der Diagnose gar nicht. Mhm. Also ein komplizierter medizinischer Fall. Ja. Aber so, dass du nicht arbeiten kannst und dass du in Rente schon bist. Richtig. Ja. Und auch nicht nur vorübergehend, sondern für immer. Wie ist das denn für dich in deinen jungen Jahren, dass du dann auch so aus dem Leben rausgehauen worden bist? Du warst doch wahrscheinlich, warst du berufstätig vorher? Ja, war ich. Also ja. Ich hatte eine Beziehung und davor war ich berufstätig. Wie ist das für dich, dass du da so rausgehauen wurdest? Da wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden. Ach so, okay. Gut, dann lassen wir das. Ich will dich natürlich dann nicht drängen zu dem Thema. Du wolltest zu der Notsituation des Anrufers wegen der Katzen sprechen. Ganz genau und grundsätzlich. Okay. Denn dadurch, dass ich bekomme selber grob 700 Euro Rente, mhm. Und noch 80 Euro ungefähr von der Stadt dazu. Mhm. Die Miete wird bezahlt, mhm. Und ich kann damit sehr gut leben. Mhm. Ich habe mich danach mal informiert, was jemand bekommt, der Hartz IV bekommt. Mhm. Und dann ärgert mich das schwarz, wenn die jammern. Denn es ist so, man bekommt 400 Euro ja. Hartz IV mhm. plus Miete mhm. als alleinstehende Person. Mhm. Da kann man mit zurechtkommen. Wird die gesamte Miete übernommen? Die gesamte Miete wird übernommen. Mhm. Nur 400 Euro für so alles ist ja auch nicht so viel. Ist ja auch nicht das so viel. Ja, mehr habe ich auch nicht. Mhm. Ja, du hast Obwohl gerade gesagt, ich vorher gearbeitet habe. Ja, aber du hast von 780 gerade gesprochen. Das ist inklusive Miete. Ach so, inklusive Miete. Ach so, okay. Inklusive Miete. Ah ja, okay, verstehe. Ich dachte, die Miete wäre auch schon weg. Nein, inklusive Miete. Ah, okay, dann verstehe ich das, ja. So, aber nun hatte der Anrufer das Problem, dass er seine Katze und die besonderen Medikamente nicht bezahlen konnte für das Tier. Ja, und das ist ja dann doppelt ärgerlich. Ich hatte auch einen Hund und ich hätte mir niemals ein Tier angeschafft, wenn ich nicht gewusst hätte, dass man dafür nicht mehr sorgen könnte. Mhm. Und gerade wenn man, also ich persönlich selber, weil ich so wenig Rente bekomme, ich könnte auch zur Tafel gehen, mache ich aber nicht. Mhm. Weil man kann mit dem Geld zurechtkommen. Mhm. Natürlich kann ich nicht ins Kino gehen oder... Ja, also große Sprünge kannst du wirklich nicht mehr. Du kannst nicht in die Oper gehen, ins Theater, ins Kino. Nein, das geht alles nicht. Ist alles kompliziert. Aber dafür gibt es tolle soziale Einrichtungen. Also es gibt zum Beispiel in Leverkusen, gibt es was, das nennt sich die Drehscheibe. Ja. Die verteilen übrig gebliebene Tickets an Menschen, die wenig Geld haben. Mhm. Also ähnlich wie die Tafel. Mhm. Und da kann man sich anmelden. Und man kriegt man auch ab und zu was? Ja, natürlich. Ah ja. Das heißt, du gehst durchaus auch ab und zu ins Theater oder ins Kino? Ja, selbstverständlich. Ja. Man muss halt nur wissen, wie. Also, du sagst das sehr selbstbewusst. Du sagst, ich habe nicht viel Geld, aber ich stehe auf eigenen Beinen. Ich will darüber nicht jammern. Und wenn man alle Hebel in Bewegung setzt, kommt man auch in einen gewissen Genuss von Dingen, die vielleicht sonst nur Leute kriegen, die mehr Kohle haben. Ganz genau richtig. Ja. Also man kann nicht... Vielleicht nochmal zu dem Anrufer. Ich glaube, dass er sich nicht die Katzen angeschafft hatte, sondern dass die Katzen schon da waren, als er in Hartz IV gerutscht war und die Katze eben krank war. Die Katzen, ich weiß es gar nicht, ob es zwei waren. Ja, aber selbst dann lässt sich das machen. Ist meine Überzeugung. Mhm. Also ich hatte auch schon Situationen jetzt in den letzten 3 Jahren, wo ich nicht wusste, wo nimmst du den letzten Cent her? Mhm. Und es hat immer funktioniert. Mhm. Man muss sich nur zusammenreißen. Natürlich kann man dann keine großen Sprünge machen. Ich bin ganz erstaunt von deiner Haltung und deinem Stolz, der dahinter steht, auch habe ich so einen Eindruck. Das ist nett von dir, dass du das sagst. Ja, wirklich. Ich glaube auch, dass du deine, zumindest erweckt es den Eindruck, dass du auch deine Erkrankung mit Fassung trägst und den Schicksalsschlag so nimmst, wie er jetzt ist. Das ist richtig, das stimmt. Ja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Es bleibt aber nichts anderes übrig, da hast du völlig recht. Okay, das war eine Rückmeldung auf den Anrufer von ein paar Tagen und deine Ansicht, dass man es eben auch so regeln kann. Ganz genau, und dass man mit dem Geld durchaus zurechtkommen kann, finde ich. Ja. Vor allem, wenn es einem der Staat schenkt. Nennen wir es mal so. Und man muss auch alles in Anspruch nehmen, was einem zusteht. Ne? Das ist immer richtig. Wichtig. Ja, ja, ja. Und da gibt es Möglichkeiten, wo man niemandem anderen was wegnimmt. Ich glaube, das ist auch oftmals eine Frage der Information und der Beratung. Einige Leute wissen gar nicht, was ihnen eigentlich alles zusteht. Und dementsprechend nehmen sie es nicht in Anspruch. Das sind die einen und es gibt auch noch andere, die das nicht in Anspruch nehmen wollen, weil sie auch zu stolz dafür sind. Da gehöre ich zu. Erstausstattung und so Sachen oder Tapete, das mache ich alles selber. Ah ja. Aber warum also, eigentlich? Ich meine, es ist doch keine Schande, das in Anspruch zu nehmen. Nein, das ist nicht, nein, das bin nicht ich. Das bist nicht du. Du möchtest das für dich alleine organisieren und... Richtig. Ich verstehe. Und dann drehe ich lieber dreimal eine Hose auf links und... Ich glaube, Christian, ich glaube, ich wäre auch so. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Irgendwie ist man so oder man ist nicht so. Ja, ja. Aber genauso bin ich. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich danke dir für deine Zeit. Und wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch. Schade, dass du aufhörst. Dankeschön, Christiane. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's sofort mit dem Jürgen. Der ist 61. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Lieber Jürgen, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Domian, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich an dich wende, obwohl ich deine Sendung schon lange kenne. Mhm. Und es geht um Folgendes. Ja. Ich war trockener Alkoholiker und bin jetzt wieder rückfällig geworden, vor einiger Zeit und genau genommen vor 3 Monaten. Ja. Und wie lange warst du trocken gewesen davor? 7 Jahre, dann war ich davor 10 Jahre trocken, also ich bin wissentlich seit 1993 Alkoholiker, habe einige Therapien hinter mir. Aber was für ein Drama, 7 Jahre trocken und dann machst du einen Rückschritt, warum? Das Warum kann ich nicht beantworten. Ich kann höchstens erklären, wie es passiert ist. Erklär aber mal. Nicht warum. Mhm. Ja gut, ich habe Motorrad, bin nach Belgien gefahren, ich wohne in Aachen und habe nur einfach Kaffee eingekauft und es war sehr warm, es war im Juli und es war also ja schönes Wetter und es gab auch überhaupt keinen Grund, irgendwo und wollte mir eigentlich eine Cola greifen. Jetzt sag bloß, du hast dir ein Bier gegriffen. Ja, ich habe mir ein Bier gegriffen. Ich habe mir... Das ist doch irre. Da gibt's doch, das, da muss doch irgendwas in dir vorgefallen sein. Ja, das hat sich wahrscheinlich vorher schon im Kopf abgespielt. Mhm. Aber das kann ich nicht genau erklären. Aber warum ich eigentlich anrufe, ist Folgendes. Nachdem ich mich offen gemacht habe mit meinem Alkoholproblem wieder, auch vor meinen Vertrauten, vor einer guten Freundin, und habe ich auch sofort versucht, einen Platz hier im Klinikum zu bekommen, hier in Aachen. Mhm. Und das ging erstmal nicht. Dann bin ich umgefallen. Wie? In der Wohnung. Gott sei Dank war jemand da. Wie kam das? Bist du so besoffen gewesen? Ja, es war einfach, ja, bin umgefallen, war ein Blackout. Wegen zu viel Alkohol oder warum? Ja, weil es schon zu viel war. Mhm. Und dann kam der Not, hat meine Bekannte den Notarzt angerufen. Mhm. Die haben dann blöderweise noch gefragt, was sie überhaupt mit mir machen sollten. Dann haben sie mich dann ins Klinikum gebracht. Da bin ich auch noch ganz gut, sagen wir mal, erst behandelt worden in der Notaufnahme. Ja. Dann habe ich mich bereit erklärt, weil kein Bett frei war in der offenen Station, wo ich normalerweise dann auch eigentlich hingehöre, wo ich auch vor 7 Jahren war. Mhm. Und ja, und die geschlossene Station war aber nun gar nicht mein Thema. Und dann hat man mich da auch wieder entlassen, mhm, weil ich auch unterschrieben hatte, dass ich da freiwillig bin. Mhm. Und wollte auch unbedingt da raus, weil es einfach nicht tragbar war für mich. Mhm. Und es war auch soweit alles okay. Aber ich versuche jetzt seit über einer Woche... Da habe ich täglich angerufen, wann ich endlich unterkommen kann, mhm, weil man mir gesagt hat, ich muss jetzt weiter trinken, weil ich ein sogenannter Spiegeltrinker bin. Wie? Die Klinik? Moment, langsam. Die Klinik hat dir gesagt, du sollst weiter trinken? Ja, weil es ansonsten, ich musste das auch unterschreiben, dass es möglicherweise, wenn ich nicht weiter trinke, ein Delir geben kann, einen Krampf geben kann mit Todesfolge. Und das habe ich dann auch unterschrieben, damit ich da rauskam. Ja. Ja. So, das heißt, du wartest jetzt auf die Behandlung, hast aber die Anweisung quasi bekommen von dem Krankenhaus, dass du bis dahin, aber den Rat bekommen. Dass du bis dahin weiter saufen sollst. Ja, ich trinke jetzt gerade zum Beispiel wieder Wodka. Ja. Das ist ja eigentlich für mich jetzt im ersten Moment etwas Ungeheuerliches, dass ein Krankenhaus so etwas rät, nicht anordnet. Ja, also ich habe schon verstanden. Also auch wie viel trinkst du denn am Tag? Eine Flasche Wodka. Eine Flasche Wodka. Und wissen die das auch, dass du eine Flasche Wodka trinkst? Ja, das wissen die natürlich. Das heißt, der Rat... Ich bin auch übrigens mit 1,8 Promille eingeliefert worden, ne? Worauf man mir hin noch gesagt hat, dass das ja gar nicht so viel sei, weil die meisten würden ja mit 3 Promille eingeliefert. Also das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, bin da sehr irritiert, so etwas zu hören, muss ich sagen. Wie empfindest du das denn? Also ich trinke mich jetzt gerade nüchtern, sozusagen. Wie empfindest du denn so einen Ratschlag eines Krankenhauses? Widerlich. Widerlich? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Und wie lange musst du noch warten? Du weißt es nicht. Weiß ich nicht. Man hat mir gesagt, ich soll jetzt nicht mehr anrufen, man würde mich anrufen. Ach, das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. Das kann doch gar nicht sein, sowas. Doch, aber es ist tatsächlich wahr. Es ist kein Witz. Ich würde mal gerne wissen, wenn jemand von der Drogenberatungsstelle oder ein Facharzt für Suchtkrankheiten das jetzt hier hört, was der sagen würde. Ja, also ich habe auch versucht, meinen Arzt, den habe ich auch versucht zu informieren, der hat mir den Hörer aufgelegt, weil ich sauer wurde, weil der auch überhaupt nicht verstanden hat, worum es ging. Und wie sauer wurde? Wurde er sauer auf dich oder auf das Krankenhaus? Sauer auf ihn. Du bist sauer auf den, aber wie hat der denn darauf reagiert, als du das erzählt hast? War der auch empört? Der hat mir den Hörer aufgelegt. Ja, okay, da kommen wir nicht weiter mit dem Hörer auflegen. Nein, ich finde das eine Unverschämtheit, dass ein Arzt, ein studierter Mensch, Ja, ich meine, ich habe selber studiert, ich bin Diplom-Betriebswirt, ich bin aber nicht mehr aktiv tätig, ja. seit einigen Jahren, weil es einfach nicht mehr geht, obwohl ich trocken war. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt für deinen Fall nicht irgendeine Form von Noteinweisung gibt. Ja, Noteinweisung, das ist ja das Problem, Domian. Weil wenn es eine sogenannte Noteinweisung gibt, ja, dann kann es passieren, dass man dann auf die geschlossene kommt. Ist das so schlimm? Nein, ich gehöre nicht auf die geschlossene. Nee, aber für eine gewisse Zeit wäre es doch dann auch egal, wenn du nein, dann... Nein, das ist nicht zum Aushalten, Entschuldigung. Das ist einfach nicht zum Aushalten auf der geschlossenen. Also ich verurteile diese Menschen nicht, die tun mir richtig leid. Mhm. Und aber da wird man ja völlig wahnsinnig. Okay, du hast dich jetzt bei mir gemeldet, um diesen Skandal zu erzählen. Ja. Ja, richtig. Das finde ich auch sehr richtig. Jetzt bitte ich dich gleich mal aufzulegen und wir melden uns nochmal bei dir. Ja. Und ich frage mal das Publikum, das Fachpublikum aus dem Bereich Suchterkrankungen und Suchtberatung. Ja. Ich würde gerne mit jemandem noch heute, spätestens morgen sprechen, ja, was er dazu denkt. Ja. Und vielleicht geben wir dir, nicht vielleicht, wir werden dir dann, wenn es gute Informationen gibt, das auch an dich weiterreichen. Weil ich habe jetzt schon wieder Schweißperlen auf der Stirn. Ja. Ja, weil, das möchte ich noch kurz erwähnen. Ich habe dann einfach Angst einzuschlafen, weil ich nicht suizidgefährdet bin, aber ich habe Angst einzuschlafen, weil ich dann vielleicht, ich habe das Gefühl, ich wach vielleicht nicht mehr auf. Ich verstehe. Ich finde es auch eigentlich medizinisch unverantwortlich, so etwas. Du könntest dich ja in dieser Wartezeit totsaufen. Ja, ich werde mich möglicherweise auch totsaufen, genau. ohne es selbst zu wollen. Ja, ohne es selbst zu wollen. Und wer trägt die Verantwortung? Ich hoffe, dass wir gute Resonanz bekommen und dir noch mit einem richtigen, sehr guten Tipp weiterhelfen können, damit der Zustand schnell ein Ende findet. Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, also, denn es ist ein Angstzustand, der kaum zu beschreiben ist. So, Jürgen, ich bitte dich aufzulegen. Wir werden uns gleich wieder bei dir melden und alles Weitere im Hintergrund. Domian, ich danke dir. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ne, ich habe die Sendung nicht sehr oft gesehen oder gehört, aber ich war die paar Male, wenn ich es gehört habe, war ich beeindruckt und ich habe das ja auch eben mitbekommen, dass die Leute dir alles Gute wünschen und ich wünsche dir das auch. Dankeschön, sehr nett von dir. Wir melden uns gleich bei dir. Das ist sehr nett. Tschüss, von Jürgen. Dir, Domian. Ciao. Ja? Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, ich gucke gerade auf die Uhr, 1.52 Uhr. Ich vermute mal, dass wir in die Sendung heute kein Arzt oder irgendein Fachmann in Sachen Alkoholerkrankung reinstellen können. Aber bitte, wenn ihr eine kompetente Auskunft habt, einen kompetenten Rat an Jürgen, es ist ja sehr dringlich, dann mailt uns bitte so schnell wie möglich. Und ihr könnt auch gerne in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben, wenn ihr gerne morgen mit mir sprechen wollt, weil ich fände schon, dass wir das in der Öffentlichkeit morgen noch weiter behandeln sollten. Ich finde das skandalös und ich kann das gar nicht glauben, dass eine Klinik so etwas vorschlägt. Ich bin gespannt und bitte euch um eure Hilfe, wenn ihr interessante Hinweise habt. So, jetzt geht es weiter mit der Susanne. Susanne ist 54, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich habe schon mal mit dir gesprochen. Liebe Susanne, guten Morgen. Ja. Um also, was geht es denn? Ja, ich suche sozusagen oder ich möchte mich finden lassen. Also ich. Du möchtest dich finden ja, lassen? Ja, ich bin alleine, ich bin Single. Ach, du suchst einen Mann? Genau. Wie lange suchst du denn schon einen Mann? Ach, ist noch nicht so lange, aber ich fühle mich so irgendwie so einsam, weil ich jetzt irgendwie auch an eine Partnerschaft gewöhnt bin. Ich war ja 11 Jahre mit meinem damaligen Freund zusammen. Ja, und wie lange bist du jetzt getrennt von dem? 7 Monate. 7 Monate, ah, das geht ja noch. Ja. Weswegen seid ihr auseinandergekommen, ihr beiden? Der war Mama-Kind. Er war Mama-Kind? Ja. Und das heißt? Die Mutter hat die Beziehung kaputt gemacht. Hast du dich dann letztendlich getrennt? Ja, das war schwer für mich. Es ging also, nicht mehr. Ja, ich habe mehr an ihm gehangen als er an mir, weil. Ach so. Ja. Und trotzdem hast du dich getrennt? Ja, habe ich. Weil es nicht mehr ging? weil es nicht mehr ging, war verdammt schwierig an dem Tag, mich zu trennen, weil das habe ich wirklich nicht persönlich gemacht, sondern eher über das Internet, über ein Skype, ne? Mhm. Weil es einfach nicht anders ging, der wohnte weiter weg. Mhm. Der kam nur zum Wochenende in den letzten 3 Jahren. Der hat ja damals eine andere Arbeit angenommen, ein bisschen weiter weg. Und da war das nur noch eine Fernbeziehung letztendlich. Und dann kam der eigentlich nur noch von einem Tag auf den anderen, von Samstag auf Sonntag. Und ist Sonntagabends wieder weggefahren. Und und ich konnte ja kaum mit ihm sprechen. Und er war ja letztendlich nur noch am Schimpfen. Und dann habe ich das wirklich an einem Tag abrupt gemacht über Skype. Wie hat er denn darauf reagiert? Ja, der fing sofort an zu schreien und dann habe ich ihn einfach nur ausgedrückt. Und dann war Schluss? Nie wieder was gehört dann von ihm? Dann war Schluss, genau. Da habe ich einfach alles blockiert, Telefon, alles. Dann warst du dem auch nicht so wichtig, wenn er sich dann nicht nochmal gemeldet hat bei dir? Also er hat es einmal probiert über eine E-Mail, aber das, selbst das habe ich dann nachher blockiert, weil ging ja einfach nicht mehr anders. Der hat sich bei mir sehr wohl gefühlt und aber du wolltest war wahrscheinlich gar keine Liebe. Ja, genau. Und du wolltest ihn definitiv nicht. So, Nein, nicht mehr. Unsere Susanne seit 7 Monaten solo. Ja. Und sie sucht einen neuen, netten Typ. Das ist halt schwierig, weil ich komme aus der Metal-Szene. Aus der Metal-Szene? Ja, aber da denke ich, da würde ich jetzt gleich denken, Mensch, da gibt es auch viele knackige Kerle, die vielleicht auch frei sind. Und ihr trefft euch viel, du gehst auf Konzerte wahrscheinlich. Auch, ja. Ich gehe schon mal in eine Metal-Disco einmal im Monat. Aber da ist es halt so, in meinem Alter ist es nun mal eben schwieriger. Natürlich, das ist klar. Ich meine, damit müssen wir alle leben. Je älter wir werden, desto schwieriger ist das mit der Liebe. Ja. Das ist leider so. Das muss man, jeder muss sich das vor Augen halten. Ja. Und die finden mich nicht toll, ne? Ja, oder die sind vergeben, ne? Die sind vergeben, natürlich. Ne? Und ich gehe halt mehr so auf den, weiß nicht, ich kann so sagen, längeres Haar halt und eher so der Wikinger-Typ. Ja, habe ich mir das fast schon gedacht. Und wie alt sollte er sein? Also, mein damaliger Freund war 47. Okay, also keine großen Ansprüche, dass er jetzt, muss kein knackiger 25-Jähriger sein. Nein, das auf keinen Fall. Aber Mensch, Susanne, eigentlich hast du ja hervorragende Voraussetzungen. Du bist in der Metal-Szene. Ja, ich weiß, das sind die liebsten Menschen der Welt. Ja, das sind kommunikative Leute, die sind offen und da wird nicht viel Gedöns gemacht. Da ist man gleich Freund miteinander und so weiter. Ich würde an der Stelle nicht nur einmal im Monat in die Disco gehen, sondern jede Woche in die Disco gehen. Ja, das ist nicht so einfach, weil ich habe auch nicht so das Geld. Ach so, ja, okay, verstehe. Suchst du denn im Netz auch ein bisschen rum? Ja, ich bin auf mehreren Seiten, aber ich weiß nicht, das ist alles nicht so meine Richtung. Ne? Eine gibt es, aber das ist eine, wo ich auch drin bin, wo wirklich Langhaarige sind und auch Metaller sind. Ne? Aber müssen es denn langhaarige Metaller sein? Nicht unbedingt. Kann es der kann auch gerne kürzer haben. Könnte es ein kurzhaariger Bankangestellter sein? Nein. Nein, das nicht. Nicht unbedingt. Wieso bist du Metallerin? Ich nenne das mal so. Also ich höre wirklich seit meiner Kindheit nur Heavy Metal, also Hardcore und Metal. Lieblingsband? Ja, Evergrey aus Schweden. Ah, okay. Und wie oft gehst du auf Konzerte im Jahr? Ich bin insgesamt über 500 Mal auf Konzerte und Festivals gegangen. In deinem Leben? Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber ich meine jetzt zur Zeit so, letztes Jahr, dieses Jahr, wie oft warst du unterwegs? Ja, letztes Jahr war 4 bis 6 Mal. Ja, Mensch, du kommst da unter Leute, Susanne. Ja, aber das ist schwierig. Also pass auf, du musst dir Folgendes klar machen. Du bist nicht mehr die Jüngste. Ich meine das ja nicht böse. Ich sag's nur ganz objektiv. Ich auch nicht. Und da ist es halt ein bisschen schwieriger. Und man muss Geduld haben. Und ja, ich sehe aber nicht schlecht aus. Ne? Glaube also, ich. Du bist, die schätzen mich alle jünger. Ich hab und du bist sehr charmant. Das höre ich auch. Rotblondes Haar und bin schlank und... Nein, du musst Geduld haben. Ich bin sicher, da wird irgendwas passieren. Du darfst nicht zappelig werden und denken, jetzt muss bald was passieren. Ja, ich bin sicher, dass da so ein geiler Metal-Typ bald bei dir vor der Tür steht und du denkst... Ja, hoffe ich doch mal. Susanne, ich drück dir wirklich die Daumen, dass ein guter Typ kommt. Und Domian, ich drück dir auch ganz doll die Daumen für das, was danach kommt, nach der Sendung. Und ich werde dich ganz doll vermissen. Dankeschön, sehr nett von dir. Wir müssen jetzt Schluss machen. Alles ja. Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss und alle, ciao. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schlaft gut, bis dann, ciao, ciao.